Abschnitt 1. Meine Hölle von Jakob Elias Poretzky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sobald ihr aber von diesem Baume esset, werdet ihr wissen, was gut ist und böse, und erkennen, dass das Leben ein Übel ist, dass ihr keine Götter seid, sondern dass euch der Böse mit Blindheit geschlagen hat und euer Dasein sich abrollt, die Götter lachen zu machen. Strindberg. Ich habe vergessen, was Glück ist. Jeremias. Meine Harfe ist eine Klage geworden und meine Pfeife ein Weinen. Hiob. Ich predige die Erbärmlichkeit des Daseins, und wenn du vom Leben angeekelt und angewidert auf der Mittagshöhe des Unglücks angelangt bist und deine Seele so überladen ist, dass sie zerspringen möchte, dass du dir am liebsten eine Kugel durch die Schläfe jagen möchtest, um dich in das empfindungsleere Nichts hinüber zu retten, dann lies mein Buch. Es wird der Trost sein, indem es deine Qualen steigert. Du verstehst? Jakob Elias Poretzky, geschrieben im Jahre 1900. Emotion. Meine Stube ist klein und niedrig, und wenn mich ein hoher Gedanke bewegt, ein Gedanke, der nur in einem Tempel reif werden kann, dann habe ich das Bedürfnis, heftig auf und nieder zu gehen. Ich denke dabei rascher und kühner. Aber bald wird es mir natürlich zu eng und ich muss auf die Straße. Da begegnet mir dann immer das Sonderbarste. Während ich ganz und gar von dem Elend der Armen erfüllt bin und mit meiner großen Idee schwanger gehe, steckt mir jemand ein rotes Kärtchen in die Hand. Was soll ich wohl jetzt mit einer Visitenkarte anfangen, denke ich. Es ist bereits Nacht und ich mache keine Besuche. Aber ich bin dennoch meiner Füße nicht mehr Herr, und während ich mit meinen Gedanken beschäftigt bin, schreite ich mächtig aus, gehe und gehe, und bald sitze ich in einem schmalen, engen Restaurant, in dem eine blaue Ampel brennt. Ich zeige meine rote Visitenkarte und frage, ob ich hier richtig sei. Man sagt ja und lacht. Ich bin der einzige Gast in dem merkwürdigen Lokal, und links und rechts von mir, auf einem abgebrauchten Dirnensofa, sitzt je ein Mädchen. Sie sind fremdartig kostümiert. Auf dem Kopf tragen sie vielfarbige, golddurchwirkte Turbane, und sie haben unverschämte Spitzenmieder an, hinter welchen weiß gepuderte, sehr große Brüste hervorleuchten. Die Mädchen, auf raschem Wege sich die 40 zu holen, sind dick und fett, wie genudelte Gänse, und sie kauen etwas. Die eine kitzelt mich in der Schoßgegend und bemüht sich, das Tier in mir aufzuregen. Die andere sagt, Prosit, und trinkt etwas Schwarzes. Dann geht die, welche getrunken hat, hinaus und bringt wieder ein Glas voll desselben Getränks herein. Indes sagt die andere zu mir, du kannst heute Nacht bei mir schlafen, wir werden uns schön amüsieren, für einen Taler, mein Kleiner. Und sie nimmt meine Hand und führt sie an ihre Brüste, richtige Kuhäutern. Ach, bist du so eine, denke ich. Nein, mein Täubchen, aus unserer Hochzeit wird nichts. Und ich stehe auf und lege ein 2-Mark-Stück auf den Tisch. Man gibt mir nicht zurück. Ich weiß, dass man mich betrügt und schäme mich. Aber ich habe nicht die Macht zu protestieren. Ich habe Mitleid mit ihnen. Mit jedem, der mich betrügen muss, habe ich Mitleid. Nach einer Weile bin ich wieder auf der Straße. Es hasten so viele Gesichter hurtig an mir vorüber, dass ich nicht ein einziges scharf genug beobachten kann. Das schmerzt mich, denn das ist doch noch das Schönste. Jedermanns Gedanken, mir nichts, dir nichts, aus dem Gesicht zu lesen. Ohne dass der Mensch sich dagegen wehren kann, dass man seine geheimsten Seelenwinkel ausforscht. Wie seltsam das doch ist, ich weiß, was in den Menschen vorgeht, wenn ich ihnen in die Augen schaue. Es spiegelt sich in ihnen etwas, das ihr ganzes Wesen ausmacht. Ich sehe hinab bis auf ihren Seelengrund und irgendeine Kraft flüstert mir zu, was sie denken. Ich strenge mich nicht dabei an, es fliegt mir zu, gleichsam wie Ahnungen. Der eine denkt an seinen leeren Magen und zählt in Gedanken das Geld im Beutel eines anderen. Man sieht ihm an, dass er im Geiste die ganze feiste Bourgeoisie niedermetzelt und schreckliche Attentate verübt. Ein anderer denkt an sein Kind zu Hause, das an der Diphtheritis zu ersticken droht. Er sieht, wie der Arzt den Hals seines Kindes auspinselt und wie er das röchelnde Kind foltert. Er stößt den Arzt wuchtig zur Seite, nimmt das Kind aus dem Korbe und wiegt es auf seinen harten Händen. Eine Stunde, zwei Stunden. Endlich stirbt es in seinen Armen. Das erschaut er im Geiste und er eilt wie ein Gehetzter heimwärts. Die Frau ist an allem schuld, denkt er. Er hätte nie ein Kind gezeugt, wenn sie in schwülen Nächten ihn nicht gereizt hätte. Und nun gelobt er sich hoch und heilig, nie wieder ein Kind ins Leben zu rufen. Aber er glaubt sich seinen Eid nicht. Er sieht sich eines Abends abgerackert aus der Fabrik kommen und hört sich schimpfen auf Gott und die Welt. Und die Frau sucht ihn zu trösten, indem sie ihn küsst und ihm Liebe schenkt. Und so wird ihm ein neues Kind geboren werden. Das wird wieder Diphtheritis haben, wieder eine Beerdigung. Ach, wieder ein anderer spielt mit dem Schweinchen, das an seiner Uhrkette baumelt und denkt an die Unterröcke der Chansonette, deren Düfte er heute Abend im Tingeltangel einatmen wird. Er wird sich tief herabbeugen, wenn die Chansonette ein Bein über die Schulter werfen wird. Der Moment wird zwar kurz, aber himmlisch sein. Hol's der Teufel, er wird schon was sehen. Im Vorgefühl des hohen Genusses wird ihm fast schwindlig. Er fährt rasch mit der einen Hand in seine Hosentasche und kratzt vor Wollust seinen Oberschenkel und liebkost seine Geschlechtsteile. Er sieht, dass man ihn beobachtet und er klappert mit den Schlüsseln. Oh, ich freue mich wie ein Satan in mich hinein, wenn ich den Menschen auf der Straße ihre kleinen Geheimnisse entlockt habe. Aber dann befällt mich wie immer ein Ekel vor der ganzen Welt, vor diesem großen Narrenhaus mit seiner schmutzigen Bestialität, dass ich mich irgendwo verstecken möchte, wo kein Leben hindringt, wo ich meine Scham ausweinen könnte. Aber ich finde keinen solchen Ort, wo der Mensch mit seiner Verlogenheit und seinen unterjochten Sinnen nicht ist, und ich flüchte wieder in mein Zimmer zurück und vergrabe mich in einer Sofaecke. Ich möchte vor Schande zusammenschrumpfen zu einem Wurm und mich im kleinsten Schneckenhaus verkriechen. Und ich denke und denke und denke. Es dauert nicht lange, dann kommt Boris Tumakin und zeigt mir seine grellfarbige Krawatte für 90 Pfennig. Und schwätzt los. Er kommt von einem ins Tausendste und wenn er bei seiner Krawatte beginnt, hört er sicher bei Ivan dem Schrecklichen auf oder bei dem Ding an sich. Ich höre ihm nicht zu, ich bin mit meinen Gedanken woanders, ganz woanders. Wenn das ist mein großes Rätsel, ich verachte die Menschen und liebe sie dennoch, und meine Liebe kann zuweilen so stürmisch werden, dass ich jedes Menschenkind jauchzend in meine Arme schließen möchte, um es mit meiner großen Liebe zu durchsonnen, mit meiner Liebe, die fähig ist, die ganze Welt zu erwärmen. Und denjenigen, den das Leben herb und rau angepackt hat, der auf den Straßen ziellos umherwandert, der wie eine von allem Leben losgerissene Planke im Menschenmeere planlos dahintreibt, dem die Welt in Trümmer ging, der sich der Gesellschaftskette nicht mehr eingliedern kann, dem Unsteten und Heimatlosen, dem Erniedrigten und Gekränkten, dem Gebrandmarkten und Geknechteten, dem laufe ich bettelnd nach, dass er mich mit seinen Leiden peinige. Und jedes bittere Wort, das er spricht, tut mir tief im Herzen weh, und ich möchte es ihm vergelten mit all meiner Innigkeit. Schlage mich, möchte ich ihm sagen, und nimm Rache an mir für all die Unbill, die dir die Menschen zugefügt. Ich verachte ihn aber auch. Ja, ich bin aristokratisch und dumm genug, ihn um seiner Leiden willen zu verachten. Ach, er besitzt eben nicht die Fähigkeit, sich den Zeitverhältnissen anzupassen, denke ich. Hol ihn der Teufel. Es gibt in jeder Weltstadt 10.000 gute Tafeln zu 15 oder 20 Gedecken, und von diesen Gedecken ist keines für ihn bestimmt, und er hat buchstäblich nichts zu essen. Hol ihn doch der Teufel. 1.000 kleine Talent- und verdienstlose Schöngeisterchen, 1.000 kleinliche, widrige Kreaturen, 1.000 platte Intriganten sind gut gekleidet, nur er geht wie eine elende Vogelscheuche umher. Er kann seine Blöße nicht einmal decken. Ach, hol ihn doch der Teufel. Immer noch glaubt er, die Menschen werden ihn nicht untergehen lassen. Er kennt sie noch nicht, die Gesellschaften, in denen die Gemeinplätze ihre ewige Wiedergeburt feiern, wo jeder Mensch, der seinen Mund öffnet, einem Uhrwerk gleicht und zwischen den uralten, vermoderten Phrasen hin und her pendelt, wo jedes Gehirn zu einem Speicher der Dummheit wird, dessen Träger möglichst geräuschvoll seine Herren, heiligen, hohen Niedrigkeiten über uns ausschüttet, wo man hingeht, um zu essen und zu schwätzen und sich anzugeilen, wo man nie einen Menschen trifft, der, angewidert von der Leere dieses Vergnügens, angeekelt von der Hohlheit der Vollbäuche, sich geistig erbricht über all diesen zerstreuungssüchtigen, langweilefürchtenden, armseligen Köpfen. Dränge dich vor, schmeichle, lüge, heuchle, schwöre, krieche, und du wirst aufgenommen in die Horden der menschlichen Gesellschaft. Magst du dir aber nicht den Stempel der normalen Gemeinheit und der gebilligten Verworfenheit aufdrücken lassen? Hol dich doch dann wirklich der Teufel. In dir schlummert ein Genie? Dann brich dir selber Bahn. Dir mangelt der Sinn für die Brutalität, die man praktisches Leben nennt? Dann gehe unter. Schon viele Herrlichen vor dir haben die zweibeinigen Fünffufer getreten, und dennoch sagen sie, das Genie ringt sich durch. Begreifst du es nicht, dass sie ein Interesse daran haben, eine mächtige, geistig vorwärts treibende Kraft zu knebeln? Und sie knebeln sie immer, denn sie sind das Vieh, das immer die Majorität hat. Die Majorität, die allemal Recht hat und gegen die selbst die Götter vergebens ankämpfen. Elend bist du und arm, deine Gedanken gehen andere Wege, und eben deshalb töten sie dich. Schwimme mit ihnen auf dem Ozean der Nichtigkeiten und lass dich tragen von den Wogen der Gemeinheit. Dann fürchte nimmer den Sturm, wenn er daherbraust über die Wellenköpfe und sie schleudert an den zyklopischen Fels. Sie zerstieben wohl, aber sie vergehen nicht. Die Staubatome des Wassers, sie sammeln sich rasch zu Wellen und wieder schaukeln sie sich auf dem Ozean der Nichtigkeiten. Dummheit vergeht nicht und Staub ist ewiglich. Wo Gott ist, der dich rettet aus diesem Meere? Gestorben ist er aus Ekel vor seinen Geschöpfen und obenan thront der Teufel, der Herr des Drecks und der Läuse. Ich könnte dir eine Geschichte erzählen. Ja, ich will sie sogar erzählen. Ende von Abschnitt 1.